Schritt B. Übung 20. A. Wo war Willi? B. Vera will nach Wien. C. Werner wohnt in Berlin. D. Willst du so bald ins Bett? E. Auf Wiedersehen bis Mittwoch. F. Veronika wartet auf Bernd.